1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße sehr herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Und ungefähr 25 nach kommt dann auch noch das WDR Fernsehen zu uns. Wir haben wie immer freitags eine freie und offene Runde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr könnt anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist ein Anrufer und der heißt Thorsten und der ist 23. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen. Thorsten, um was geht's? Es geht bei mir darum, dass ich erblinde auf dem linken Auge und ich nichts dagegen tun kann. Warum erblindest du auf dem linken Auge? Also ich war vor 2 Jahren das erste Mal beim Augenarzt und hatte ständig Kopfschmerzen. Mhm. Und mein Hausarzt riet mir dazu, dass ich doch mal zum Augenarzt gehe, weil das wohl daran liegen könnte, dass ich eine Brille brauche. Ja. Naja, und dann war ich auch da und wurde untersucht, hab dann auch meine Brille bekommen. Mhm. Die Kopfschmerzen blieben aber. Mhm. Und dann schickte mich die Augenärztin zum Neurologen, der dann auch etliche Untersuchungen machte. Mhm. Und konnte aber nichts wirklich feststellen. Ja. Daraufhin schickte der mich dann bei uns in die Uniklinik, weil die wohl mehr Möglichkeiten hatten, mich zu untersuchen. Und die haben dann auch etliche Untersuchungen mit mir gemacht und da hieß es dann, ich würde mir das einbilden. Das wären Kopfschmerzen, die aufgrund von Tabletten, von Kopfschmerztabletten entstehen würden. Hattest du den Kopfschmerztabletten genommen? Ja, das waren... aber als Reaktion auf die Schmerzen und nicht vorne... Richtig. Ja. Die dann auch mein Hausarzt sagte, ja, dann nehmen Sie halt maximal 2 Tabletten am Tag. Mhm. Das waren leicht dosierte und die sollte ich dann absetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Und aber nichts hat sich verändert. Richtig, genau. Ja. Und dann bin ich irgendwann wieder zu meiner Augenärztin gerannt, weil ich merkte, dass da was nicht stimmen kann. Mhm. Die Sehkraft auf dem linken Auge, die ließ auch immer mehr nach. Und wie hast du das gemerkt? Wurde es verschwommen? Also das ist so, dass dass man das richtig gemerkt hat, dass die Sehkraft auf dem linken Auge schon stark nachließ. Man konnte dann irgendwann... Und relativ schnell dann auch, ne? Richtig, genau. Mhm. Ich habe das dann immer so getestet, indem ich mal das eine Auge geschlossen habe und dann das andere und geguckt genau. habe, Mensch, wie ist denn der Unterschied? Genau. Wer hat denn dann eine endgültige Diagnose gestellt? Die wurde gar nicht gestellt. Also das war ist halt aufgrund der Tabletten angeblich sollte das so gewesen sein. Ja, aber was ist es denn jetzt? Weißt du's? Nein. Nein? Nein. Ich war dann nochmal zu einer Untersuchung in der Uniklinik, wo man mir dann Hirnwasser durch den Nervenkanal, also eine Lumbalpunktion nennt sich das, mhm. Die hat man bei mir dann nochmal gemacht, weil man da den Verdacht von MS dann auch hatte, weil da dann halt Sehnerventzündungen ziemlich oft mit eine Rolle spielen. Ja. Also eine der... Aber das ist Gott sei Dank dann auch negativ gewesen. Richtig, genau. Ja. Und seit... Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was los ist? Richtig. Du merkst, dass das linke Auge immer mehr nachlässt. Wie ist es denn ganz aktuell jetzt in diesem Moment? Also ich sitze jetzt circa 2 Meter vom Fernsehgerät entfernt und kann das Einzige, was ich richtig lesen kann, auch leicht verschwommen, ist das Live, das Weiße. Das sticht ziemlich stark heraus. Das ist das Einzige, was ich richtig erkennen kann. Wo siehst du uns denn? Im 1 Festival. Ach, 1 Festival. Ist ja ganz schön erstaunlich. Wie kann er uns sehen? Wir sind ja noch gar nicht richtig genau. So auf dem Sender. Und dann bin ich, wie gesagt, bei meiner Augenärztin nochmal gewesen. Ja. Die hat dann weitere Untersuchungen gemacht und hat dann festgestellt, dass die Gefäße im linken Auge total verändert sind und nicht normal sind. Mhm. Sie sagte mir, dass das eigentlich für eine Krankheit spricht, die eher ältere Menschen haben. Ja. Ist dann da auch nicht weiter drauf eingegangen, weil sie der Meinung war, das könnte aufgrund meines Alters nicht der Fall sein. So, aber das ist doch eine ganz unbefriedigende Situation. Du bist ein junger Typ von 23, du merkst, dass dein Auge erblindet und keiner kann dir richtig sagen, was zu tun ist. Nicht mal eine Diagnose sagen, geschweige denn, was du tun sollst. Jetzt fängt das Ganze wieder von vorn an, das heißt wieder zum Neurologen. Neurologen, hoffentlich zu einem anderen Neurologen? Richtig. Ja, unbedingt. Vielleicht richtig. Auch in eine andere Klinik, andere Uniklinik? Man hat dann jetzt auch Gesichtsfeldmessungen gemacht, um zu gucken, wie sich das verändert hat, und das ist auch komplett schlechter ausgefallen als die erste Untersuchung von vor 2 Jahren. Was macht das jetzt mit dir? Macht dir das große Angst? Ja, das also glaube ich. Sie sagte ja, also die Gewissheit, die ist auf jeden Fall da, dass das linke Auge irgendwann blind sein wird. Aber wie kann sie das sagen, wenn sie nicht mehr weiß, um was es sich handelt? Ja, also aufgrund der Veränderung der Gefäße. Der bisherigen Veränderung. Richtig. Dennoch kann es ja zu einem Veränderungsstopp kommen. Ich meine, kommt es nicht. Nee. Sie hat gesagt, dass man das auch nicht operieren kann mit den Gefäßen. Das ist auch nicht zu stoppen. Das wird irgendwann so sein, dass ich da komplett mit dem linken Auge blind werde. Okay, aber die Ursache ist nicht klar. Richtig, genau. Deswegen werden jetzt weitere Untersuchungen gemacht. Ich war auch schon in der Röhre, wie man so schön sagt. Mhm. Ja klar, du musst alles machen, dann das kann ja... Da hat man dann auch festgestellt, dass zum Beispiel der Kleinhirnstamm ungewöhnlich klein ist. Also er nennt sich nicht nur so, er ist auch wirklich bei mir... Was bedeutet das? Das wollen sie ja jetzt genau rausfinden. Achso, also da stimmt so einiges, nicht so... Richtig. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Telemarketing zuständig. Ja. Und sitze halt den ganzen Tag vorm Bildschirm und... Das heißt, da gibt es Probleme in deinem Berufsleben auch durchaus. Ja, ja. Und das andere Auge ist natürlich dann sehr stark belastet, das gesunde Auge. Richtig, richtig. Es ist schon so, dass ab und zu Ausfälle im linken Auge da sind. Das heißt, ich habe dann so einen dunkelgrauen, fast schwarzen Schimmer über dem Auge, ja, sodass ich da wirklich nichts sehen kann. Und von 100% der Sehkraft fehlen schon 60. Ne? Also ja. Das ist schon... Ich finde mittlerweile ja für uns Laien eine ganz tolle Sache, dass wir das Internet haben. Da können wir Laien uns ja auch sehr kundig machen. Bist du da mal rumgesurft und hast gesucht, ob es ähnliche Fälle gibt und was die gemacht haben? Ich habe das mal, seitdem ich eine andere gesundheitliche Geschichte hatte, habe ich mich mal davor informiert, was könnte das sein, und war dann so schockiert, dass ich es gesagt habe, das mache ich nie wieder. Also werde ich mich nie wieder irgendwie im Internet... Okay, verstehe ich auch. Über die ganzen Geschichten unterhalten. Ich habe das mal bei dir in der Sendung, da waren glaube ich schon mal 2 Anrufer, die von einem Tag auf den anderen... Ja, aber komplett erblindeten. Richtig, genau. Und da habe ich schon gedacht, das hört sich nicht so gut an. Nee, das wird bei dir aber vermutlich was anderes sein, denn die Symptome sind anders. Aber das ist die Ungewissheit. Ist ja, furchtbar. Hast du einen Führerschein? Nein. Nee, dann könntest du wahrscheinlich gar nicht mehr Auto fahren. Richtig, genau. Ja. Mensch, Thorsten, ja, vielleicht hört uns jemand zu, der irgendeine Idee hat. Dann würden wir das natürlich gerne an dich weiterreichen. Der vielleicht mal genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat oder bei dem das ähnlich läuft. Das würde mir auch... Genau, das kann ja nicht schaden, so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Das würde mir ganz gut gefallen. Und ich würde dir wirklich auch nur raten, dich an neue Ärzte zu wenden, nicht an die, bei denen du schon warst. Also wie gesagt, ein anderer Neurologe, vielleicht auch eine andere Uniklinik, weil... Dann besteht einfach die Chance, dass da vielleicht ganz neue Leute sich ganz neu und anders mit beschäftigen. Richtig, genau. Also wir haben ja hier bei uns in der Stadt eine Augenklinik, wo mehrere Ärzte sitzen, die alle dann nochmal die Ergebnisse miteinander besprochen haben, und die sind sich auch nicht sicher. Sie haben halt immer wieder gesagt, für einen 23-Jährigen, das passt nicht. Das gehört eigentlich zu älteren Menschen, die dann irgendwann... bei denen das so auftreten kann, dass sie irgendwann dadurch erblinden, ja. Also von meiner Seite aus erstmal der fette Wunsch, dass das diagnostiziert wird und behandelt werden kann. Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall wünsche ich ja von ganzem Herzen. Und wenn irgendwie einen guten oder klugen Tipp kriegen, reichen wir den natürlich sehr gerne an dich weiter. Gerne. Ich danke dir, dass wir kurz miteinander sprechen konnten. Sehr gerne. Und wünsche dir und allen Zuhörern und Zuschauern noch ein schönes Wochenende. Sehr freundlich, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, die ist kostenfrei natürlich für euch. Da lassen wir uns doch nicht lumpen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, dickes Ausrufungszeichen, muss ich immer wieder sagen. Und nicht zu lang mailen, wenn es irgendwie geht. So, hier ist Tanja. Tanja ist 21. Hallo Tanja. Hallo. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Das ist schon ein bisschen peinlich. Ich habe eine Tochter von 8 Monaten und ich liebe die nicht. Ich lehne die ab. War das von Anfang an so? Ja, das war... Nee, seit dem 7. Monat war das so. Ach so. Und vorher in der Schwangerschaft hast du dich schon drauf gefreut? Ja, schon. Aber so ganz auch nicht? Und das war so gewesen, mein Freund und ich haben vorher schon Probleme gehabt, weil der hat im Internet immer geschattet halt so und hat zu der anderen Komplimente gemacht, weil ich war schon nach der ersten Schwangerschaft, wir haben ja schon ein Kind, ein bisschen auseinandergegangen und... Ach so, du hast schon ein Kind. Ja. Wie alt ist das Kind? Zwei. Von demselben Vater? Ja, logisch, ja. Ja, logisch ist sowas nicht, aber gut. So, und dieses Kind, das jetzt 8 Monate alt ist, bist du noch da? Ja. Achso, ja, es klang gerade so komisch. Ist das so passiert oder wolltet ihr gerne noch ein zweites Kind? Nein, bei mir war es ein Aufrutscher und er hat sich gefreut. Mhm. So, dann wusstest du, ich bin das zweite Mal schwanger. Wie waren da so in den ersten Wochen und Monaten, das wolltest du gerade so ein bisschen erklären, wie waren da die Gefühle? Erst habe ich mich ein bisschen gefreut und später auf einmal wollte ich das nicht mehr. Ich wollte schon zur Adoption freigeben, alles. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass dein Freund irgendwie im Chat mit anderen Frauen... Ja, ich habe ihm das auch gesagt. Dann hat er gesagt, ja, das ist doch nicht schlimm. Ich habe mich doch nie getroffen, nur weil die anderen besser aussehen als du. Das hat er gemacht, während du in der zweiten Schwangerschaft warst. Ja. Siehst du da einen Zusammenhang? Nee, also nicht, weil die anderen, die waren irgendwie schmaler und der hat auch immer gesagt, du siehst voll gut aus, ich würde dich gerne mal treffen. Ja, weißt du, ich frage dich deshalb, weil du das sofort dir so erzählt hast, die Geschichte mit deinem Freund, dass der mit anderen Frauen rumchattet. Siehst du da einen Zusammenhang, dass du das Kind ablehnst und er mit anderen Frauen rumgechattet hat damals? Nein, das glaube ich nicht, dass das was damit zu tun hat, weil das war so gewesen, wo ich 15 war, dann gab es mit meiner Familie auch Stress gewesen. Also ich war mit 16 schon mal schwanger gewesen, das war eine Vergewaltigung gewesen. Ah. Aber das Kind habe ich verloren. Mhm. Und das war auch ein Mädchen, haben der Freund gesagt, es war auch ein Mädchen gewesen und deswegen, ich war auch schon mal bei so einer Psychiaterin gewesen, die haben gedacht, das wird vielleicht deswegen daran liegen. Vielleicht, also das war damals nach der Vergewaltigung, war das ein Mädchen, was du verloren hast. Dein zweijähriges Kind ist ein Junge. Ist ein Junge, ja. Mhm. Ja, jetzt so ganz spontan gesagt, und wenn die dich auch schon mal so in die Richtung gebracht haben, liegt das ja vielleicht sogar auch nahe. Wie war denn das dann, als das Kind geboren wurde? Beschreib das mal. Normalerweise freuen die Eltern sich ja, die Mutter nehmen es in den Arm, knuddeln, streicheln. Wie war es bei dir? Es war so gewesen, ich habe mich ja nicht sagen lassen, was es ist. Und dann haben die gesagt, es ist ein Mädchen. Habe ich gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ich will das Kind nicht haben, ich will es nicht sehen. Das Kind soll weg. Das war in der Schwangerschaft noch? Ja. Mhm. Genau nachdem du gesagt hast, dass es nachdem man dir gesagt hat, das ist ein Mädchen. Ja, seitdem wollte es nicht mehr. Versuch dich mal in die Situation hinein zu denken. Versuch mal. Das wäre ein Junge. Das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht würde ich das vielleicht eher lieben, aber... Mhm. Das Kind ist 8 Monate alt. Ja. Versorgst du es denn zumindest richtig und ordentlich und kümmerst dich drum? Das macht der Vater. Der hat sich jetzt Schwangerschaftsurlaub genommen. Ich tue es so, wenn es sein muss, tue ich die noch wickeln und füttern. Der Rest tut er machen. Ach. Ich kann ihn nicht in den Arm nehmen, knuddeln gar nicht. Ach. Das finde ich aber sehr bedenklich, Tanja. Das finde ich ausgesprochen bedenklich. Wie soll denn das weitergehen? Das Kind wird größer. Das merkt, dass die Mutter es ablehnt. Ich schäme mich ja auch dafür. Ich denke auch, das ist nicht normal. Ich denke immer, jede Mutter muss ein Kind lieben. Aber mir ist da gar nichts. Für mich ist das wie ein fremdes Kind. Ja, selbst ein fremdes Kind nimmt man ja ganz gerne mal in den Arm und streichelt es. Und du kannst das Kind nicht streicheln. Nein, gar nicht. Ich bin froh, wenn zum Beispiel mal die Oma nimmt oder der Vater. Ich bin mit ihr auch noch nicht spazieren gegangen, gar nichts. Weil du dich schämst für das Kind? Ich habe irgendwie eine Ablehnung für mich. Für mich ist das nicht mein Kind. Ja. Wie war das denn die erste Zeit? Hast du es gesäugt? Nein, gar nicht. Ich habe gesagt, ich soll sofort die Flasche nehmen. Und das hat auch geklappt? Ja. Mhm. Was sagt denn dein Freund? Seid ihr verheiratet oder ist das dein Freund? Wir sind verlobt. Wir wollten im Mai heiraten. Okay, was sagt denn dein Freund dazu? Der sagt auch zu mir, ich soll mir mal Hilfe holen, das wäre nicht normal. Gibt es denn nicht Streit zwischen euch? Liegt das nicht so immer in der Luft? Am Anfang schon, aber der hat es irgendwie akzeptiert. Der sagt selbst, wenn ich damit nicht klarkomme, dann soll ich halt ihr aus dem Weg gehen. Das kommt vielleicht später. Das ist ja keine Lösung. Erzähl mir mal etwas, Tanja, wenn du möchtest, über diese Vergewaltigung, als du 16 warst. Wer hat das getan? So von meiner Mutter, von meinen Eltern, der Bekannte, von meiner Schwester, der Ex-Freund, der Vater. Aha, also ein paar Mal um die Ecke. Ja. Da warst du 16 und er war wie alt? 56. Und wo ist das passiert? Das war bei mir einmal im Zimmer gewesen und einmal in seinem Auto. Zweimal ist das passiert? Ja. Hast du da mal sehr große Angst gehabt? Ja, klar. Hat er dir auch gedroht? Hat er gesagt, wenn ich die Polizei anschalten würde, würde er mich umbringen. Oder der wird meine Schwester was antun. Hm. Das heißt, du hast dann auch nie die Polizei später benachrichtigt? Nein, gar nicht. Wer weiß denn von dieser Vergewaltigung so? Wissen das deine Eltern, ein näheres Umfeld? Meine Mutter weiß das und meine Schwester. Meine Mutter glaubt mir das aber nicht. Die glaubt dir das nicht? Nein, ich glaub mir das nicht. Weil die sagt, er ist doch immer so lieb, der macht doch sowas nicht. In dieser Zeit, hattest du damals einen Freund? Nein, gar nicht. Hatte ich noch gar keinen gehabt. Und was denkt sie, woher du dann schwanger geworden bist? Er hat so gesagt, ja, wer weiß, vielleicht hatte ich vielleicht irgendeinen heimlichen Freund gehabt. Ach so, irgendwie ich wollte das ihn nur halt in die Schuhe halt schieben. Mhm. Und du hast das Kind dann verloren? In der wievielten Woche oder Monat? Das war fünfte Monat. Fünfte Monat. Wie kam das? Das war halt so gewesen, ich war halt meine Schwester halt unterwegs gewesen, da bin ich halt die Treppen runtergefallen und dann hatte ich Blutung gehabt, da kam ich ins Krankenhaus. Dann haben sie gesagt, das Kind ist nicht mehr zu retten. Wie war das denn für dich, immerhin fünf Monate schwanger zu sein, aufgrund einer Vergewaltigung? Ich fand das auch komisch, wie soll ich das beschreiben? Hast du dich damals geekelt vor dem Kind? Vor dem Heran? Nein, gar nicht. Ich habe mir gedacht, gut, das Kind kann nichts dafür, vielleicht hätte ich es doch behalten. Mhm. Und dann bist du die Treppe runtergefallen. Weil meine Schwester, die haben so gespielt, die hat meinen Cousin dabei und da gab es halt ein bisschen Stumperei und da bin ich halt... Das war ein Versehen, du hast dich nicht extra runterfallen lassen. Nein, Gottes Wille. Mhm. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich schwanger war, Gottes Wille. Zu dem Zeitpunkt wusste das keiner? Nein. Konnte man noch nicht so sehen? Nein, ich habe immer weite Klamotten, ich war ja früher, mit 16 war schmal gewesen, habe ich weite Klamotten angezogen, hat man es nicht gesehen. Mhm. Also Tanja, was deine kleine Tochter anbelangt, das finde ich bedenklich. Ich bin nun kein Psychologe oder Psychiater, der das jetzt genau auseinander tüfteln könnte, woher die Ursachen rühren. Vielleicht ist die Fährte gar nicht so falsch, dass es mit der Vergewaltigung und dem damals verlorenen Kind zu tun hat. Ich würde dir sehr, sehr raten, dich in eine gute psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Da war ich ja schon mal. Wie oft warst du denn da? Viermal, aber da habe ich mir gedacht, das bringt mir nichts. Nee, ich denke immer, die wollen mir das nur einreden, dass ich das Kind zu lieben habe. Nee, weißt du, ein guter Psychologe, der redet dir das nicht ein, sondern der versucht zusammen mit dir herauszubekommen, warum du das nicht magst. Das ist dessen Job, mehr muss der gar nicht machen. Ich würde sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin, das ist die Magdalena, die hat unser Gespräch mitgehört, dass du mit der jetzt noch weiter und eingehender sprichst. Dann kann die dir auch mal vielleicht ein bisschen erklären, welche Art von Therapie da gut wäre. Aber du musst etwas unternehmen. Ja. Stell dir mal vor, das Kind wird 2, 3, 4, 5 und es wird komplett ignoriert von der Mutter. Eben, was du dem Kind antust, dann ist das Kind gezeichnet für sein ganzes Leben. Ja, ich schäme mich auch dafür. Nein, ich will ja gar keine Vorwürfe machen. Ich sag nur so, wie es so wäre. Du machst es ja nicht aus Bosheit. Das darfst du nicht so verstehen. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich zeig nur auf, was passiert, wenn du nichts unternimmst, weißt du? Ja. Ich würde dir in ein paar Jahren Vorwürfe machen und dir sagen, Tanja, warum hast du nichts unternommen? Ich mache dir keine Vorwürfe, wenn du sagst, ich liebe dieses Kind nicht, ich mag das Kind nicht. Das ist ein komplizierter Fall, den muss man lösen. Mhm. Tanja, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. In Ordnung. Ja? Und dann hoffe ich, dass wir dir ein bisschen helfen können und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Rolf. Rolf ist 26. Hallo, Rolf. Hallo. Hallo. Ja. Was ist dein Thema? Soll ich gleich sagen, worum es geht, oder? Bitte? Soll ich gleich sagen, worum es geht, oder? Ja, bitte, ja. Okay. Also, ja, mein Problem ist einfach, dass wenn ich, also hauptsächlich geht es um Frauen. So, wenn ich jetzt eine Person gefunden habe, sag ich mal, und ich finde die Person interessant. Mhm. So, okay, ich nenne mal ein Beispiel. Also ich habe mal eine gute Freundin gehabt, die habe ich längere Zeit nicht gesehen. Mhm. Und so, dann habe ich sie noch mal wieder getroffen. Die hat auch einen Freund gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann habe ich gedacht, oh, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und fand ich auch relativ, also ziemlich interessant, sag ich mal. Halt mal den Hörer irgendwie still, weil das verwurstelt sich so. Warte mal. Jetzt besser? Jetzt muss erst mal reden, dann kriege ich das schon raus. Red einfach mal weiter, erzähl mal weiter. Okay, auf jeden Fall, ja, fand ich die schon interessant. Ja. So, und ja, dann habe ich auch heute mit ihr getroffen, wir haben uns auch geküsst und alles super. Und dann hat sie wegen mir mit ihrem Freund Schluss gemacht. Ja. Und dann fand ich sie nicht mehr interessant. Mhm. Und das ist andauernd. Ach so, das heißt, du machst die Mädels heiß, ihr seid kurz zusammen und dann war's das. Ja, wir sind meistens nur nicht mal zusammen. Das geht meistens, dass wir kurz, ja, ich sag mal so, in der Kiste landen. Mhm. Und dann, ja, dann sind die schon nicht mehr interessant. Mhm. Aber das hab ich bei allen. Das ist nicht nur bei einer, sondern das hab ich bei allen. Warst du denn schon mal länger mit einer Frau zusammen? Ja, aber das ist schon ewig her. Da war ich sehr lange mit der zusammen. 2,5 Monate circa. Naja. Und wie oft hast du so diese Kurzkontakte? Öfter. Ich sag mal, im Monat 8-9 Mal. Aber es wiederholt sich auch mit gleichen Personen. Ach so. Einer Person öfter treffe. Also, das heißt im Klartext für mich, dass du dich in den letzten Zeiten kein Mal andauernd und nachhaltig verliebt hast. Nee. Auf keinen Fall. Mhm. Also das letzte Mal, wo das war, das ist, ich glaube, das war noch nie wirklich, dass ich gesagt habe, ich ja, bin verliebt. Ja. Wenn du dann kurzfristig mit den Frauen zusammen bist, ganz kurzfristig, letztendlich ist es immer, es geht einmal um Sex, ne? Ein oder zweimal um Sex. Ja, aber das ist nicht gewollt. Das klingt ein bisschen, also hier rumprollen will, aber so ist es nicht. Also auf den Trichter kommen die meistens. Das ist nicht meine Idee. Ja, aber es kommt dann meistens dazu. Ganz genau. Richtig. Genießt du das dann? Findest du das gut? Ja, so sehr wie ein Mann das eben genießt, ne? Sag ich mal. Ja, also. Also das ist, ich weiß nicht, ob es, vielleicht ist es auch mal, wenn das eine Bestätigung braucht oder so, ich hab keine Ahnung. Mhm. Das ist, ja. Und direkt danach, wenn du mit den Frauen geschlafen hast, kann man das so sagen? Ja, dann ist Schluss. Zum Beispiel, wenn die anrufen, gehe ich nicht mehr ins Handy. Oder, oder wenn die SMS schreiben. Heißt, eine Trophäe abgeschossen und jetzt interessiert sie mich nicht mehr. Ja, die Trophäe jetzt vielleicht, ja doch, kann man wohl. Ja, ich habe sie überspitzt ausgedrückt, aber so die Richtung. Ja, mhm. Ja genau. Mhm. Schwierig, wenn du auch noch überhaupt gar kein Gefühl des Verliebtseins mal zu jemandem hattest. Das ist schon merkwürdig. Auch nicht so ein heimliches Verliebtsein in jemanden. Doch, das schon. Wenn jetzt mal wegen, ich treffe jetzt Person XY und wo ich heimlich zu mir auch selber Sachen wegen, die finde ich echt interessant, dann ist es auch meistens so, dass ich die Person, ohne wieder rumfreuen zu wollen, auch meistens rumkriege. So. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, ja, dann ist eigentlich meine Aufgabe erfüllt. Vielleicht wäre der Trick einfach, dieses Rumkriegen auf sehr weit hinten zu schieben, dass du dir einfach erstmal vornimmst, ich gehe mit der Frau, die mich interessiert, auf keinen Fall die nächsten Wochen in die Kiste. Ich versuche mich einfach mal so anzunähern an die Frau. Ja, aber das ist eben schwierig, weil die meistens ankommen. Ja gut, dann musst du halt sagen, dass du es noch nicht möchtest. Das werden die Frauen sehr seltsam finden, weil die Jungs immer wollen. Ja, genau deswegen. Ja, aber so könntest du mal zumindest mal versuchen, wie du dann reagierst darauf, wie das emotional für dich dann ist, wenn ihr vielleicht mal 6 oder 8 Wochen keinen Sex hattet, überhaupt keinen Sex, und euch nur getroffen habt und gut unterhalten habt. Vielleicht besteht dann die Chance, dass du dich erstmal in Ruhe auf eine Frau einlassen kannst und vielleicht auch gewisse Vorzüge noch an ihr entdeckst, die du sonst gar nicht siehst. Ja, aber das Ding ist auch zum Beispiel, ich habe vor kurzer Zeit mal mit einer guten Freundin telefoniert, das war auch später abends, und die sagte, dass man mich einfach nur für das eine gebrauchen könnte, zum Toppen, sag ich jetzt mal. Ja, ich verstehe, ja. Ja, deswegen schiebt da einen Riegel vor. Dass ich bei Frauen, ich sag mal, so viele Chancen in Anführungsstrichen habe, weil ich einfach ein Arschloch bin. Weil ich Frauen irgendwie, ja. Frauen stehen da anscheinend drauf. Dann dreh mal dein Verhalten komplett um. versuch das mal einfach so für dich. Ja, das ist aber nicht so einfach. Nee, das ist nicht so einfach. Darüber hinaus, ich weiß ja nicht, was die Ursächlichkeiten sind von dieser ganzen Geschichte. Würde ich gern dich auch nochmal zurückrufen lassen von meiner Psychologin. Die kann dir vielleicht einfach noch ein paar Tipps geben oder vielleicht eine Beratungsstelle nennen oder so. Okay, aber ja. Ich habe schon wirklich daran gedacht, dass ich krank bin oder nee, ja. Nee, das ist jetzt nur so mal, die soll nochmal ein paar Worte mit dir sprechen, vielleicht hat sie noch eine andere Idee. Und ja. Dann ist die Sache gegessen. Okay? Okay. Gott, dann legst du auf, wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.25 Uhr und 28 Sekunden. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo ich ganz herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens begrüße. Sehr verspätet, aber ich glaube, in den Programmzeitschriften waren wir schon angekündigt für Viertel nach. Und nun ist es noch ein bisschen später geworden, wegen einiger wichtigen Live-Sendungen im WDR-Fernsehen am Abend. Wir sind da und ihr seid auch da und das ist das Wichtigste und ich freue mich sehr. So, wie immer, freitags eine freie Themennacht und wer gerne mit mir sprechen möchte, unsere Nummer, kostenfreie Nummer 0800 220 50 50. Und solltet ihr euch ein bisschen wundern über meine etwas verraute Stimme, es bahnt sich so eine leichte Halsentzündung an. Aber ich glaube, das geht alles noch ganz gut. Hier ist Steffi. Steffi ist 24. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe einen Freund. Ja. Und ich betrüge ihn gerade. Also nein, doch, im Prinzip schon. Also ich bin SMlerin. Was bist du? Ich bin BDSMlerin, Switcherin. Oh, jetzt erklär. Für die also, Menschen, die keine Ahnung haben, bitte. BDSMlerin, das ist einfach, soll ich das kurz fassen? Erklär es mir jemandem, der noch nie... beim Sex gern hauen. So, das verstehen wir doch alle. Um das mal ganz grob zu sagen. Genau. Es geht noch um ganz viel mehr, aber um das mal so ganz grob zu die sich gerne hauen lassen, ne? Das auch. Aber die auch gerne hauen. Genau. Also du machst beides gerne. Ja, also ich haue gerne und ich lasse mich auch gerne hauen. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Genau. Und ich habe halt seit 5 Monaten einen Freund. Ja. Das ist nicht sein Ding, der mag das nicht. Ja. Und ich habe ihm von meiner Neigung erzählt und er hat gesagt, du, es ist nicht meins, aber such dir doch einen, mit dem du das machen kannst. Ach, das ist ein großzügiger Freund. Ja, der ist total toll. Das ist ja irre. Ja. Das hört man selten. Genau, absolut. Und dann haben wir haben eine Verabredung getroffen, kein Sex, also kein GV. Wie kein GV? Wer jetzt? Ich, mit dem anderen. Kein GV. Mit dem Fremden? Genau. Ja, also nur Schläge? Ja, da gehört noch ein bisschen mehr zu, aber im Prinzip ja. Okay, also kein Geschlechtsverkehr. Genau, alles, nur kein GV. Kein Geschlechtsverkehr. So. Oral? Bitte? Oral, darf man oral? Darfst das du? Auch, ja. Das ja. Ja. Weil du bist ja schon... Nur kein GV, ich hab's verstanden. Genau. Okay. Eine gute Vereinbarung. So, das Problem ist, ich wollte mir einen Sub suchen, sprich einen, den ich hauen kann. Mhm. Und weil ich halt zu dem Zeitpunkt mich sehr dominant gefühlt habe. Mhm. Und da ich ja Switcherin bin, da ich ja beides mag, war mir auf der dominanten Schiene unterwegs und bin zu einem Standfisch hingefahren. Und aber auch mehr aus, um einfach Leute aus dem Bereich kennenzulernen, weil... Wir müssen eben unterbrechen. Damit die nicht nur die Insider das verstehen. Es gibt Stammtische für SM-Leute, ne? Ja, genau. So, das meintest du mit Stammtisch. Da bist du zu einem solchen Stammtisch wo sich Leute treffen, die gerne hauen. Ja, unter anderem. Also die halt sich das Thema interessant finden. Und so unterhält man sich ein bisschen. Da bin ich halt jemand begegnet und der ist dominant. Also sprich, der haut gern. Und schon hattet ihr euch gefunden? Ja, nein, war ja eigentlich der Falsche. Ach so. Wir hatten dann halt ein bisschen gequatscht. Ich verstehe, ja. Ne, genau. Wir hatten halt ein bisschen gequatscht und ich habe irgendwann mit meinem Freund gequatscht, ob ich denn nicht auch mich mit jemandem, also mich quasi hauen lassen darf, ob das auch in Ordnung ist für ihn. Ja, war es. Ja. So, dann habe ich mit dem vor 2 Wochen, 3 Wochen das erste Mal gespielt. Ja. Und mit dem Fremden. Mit dem Fremden, ja gut. Wir kannten uns dann schon, wir haben uns oft unterhalten, gequatscht, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und das macht man ja nicht mit jedem Fremden, man lernt sich ja erst kennen. Und und plötzlich ist es Liebe geworden. Oh. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man schon so eine großzügige Einigung hat mit seinem Freund. Genau. Dass genau das dann passiert, dass man sich dann mit dem man einfach nur Sex haben will, dass man sich in den verknallt. Genau, das ist es. Und ich habe halt auch unsere Vereinbarung gebrochen und habe halt mit dem auch geschlafen. Und, wie oft jetzt schon? Ein paar Mal. Und dein Freund, dein richtiger Freund, der weiß das noch nicht? Nein, der weiß das noch nicht. Der weiß von dem Mann und der weiß, dass ich viel Interesse und der weiß, dass wir telefonieren. Aber der weiß nicht, dass wir schon Sex miteinander haben. Ja. Sag mal, Steffi, du bist 24. Wie lange weißt du das schon, dass du so gepolt bist sexuell? Seit ich 18 bin. Und du hast es auch vorher schon immer wieder praktiziert? Ja, ja. Also in dem, jetzt bin ich halt Sub unterwegs. Sub, erklär noch, was Sub ist. Sub ist einfach die, die sich gern hauen lässt. Also sprich, okay. Ich bin der passive Part sozusagen. Man nannte es früher auch die devote Rolle. Ja, genau. Im Prinzip ist es das. Genau. Und jetzt, er ist halt mein Dom. Das ist jetzt halt so. Und ja, er hat sich auch in mich verliebt. Ganz super. Worauf ich hinaus wollte, war, wenn du schon so unterwegs bist in der Szene, schon eine ganze Weile, und hast das früher auch praktiziert, wieso hast du dir nicht gezielt einen Freund gesucht, der auch so gestrickt ist? Warum hast du dich überhaupt jetzt auf den Freund, den du hast, eingelassen? Weil ich letztes Jahr ziemlich heftig enttäuscht wurde und einige Mal und mir geschworen hatte, du machst das nicht mehr, das ist nichts für dich, das tut dir einfach weh, die Leute tun dir weh. Achso, du bist enttäuscht worden von dieser Szene auch oder von dieser Art der Sexualität? Ja, im Prinzip von einigen Männern, ja. Und das war eine ziemlich emotional, wurde ich ziemlich ausgenutzt. Ach so. Ich hatte darauf keine Lust mehr. Und dann habe ich halt meinen Freund kennengelernt, das ist wirklich ein lieber Kerl. Das ist einfach eine Seele von einem Mann. Und alles so schön normal? Genau, und das war, der hat mir wirklich gut getan. Der hat mich wieder geheilt. Der hat mich wieder, wieder dafür gemacht, dass ich mir denke, man könnte es dann nochmal probieren. Ja. Aber mit deinem Freund, der so nett ist und so toll, mit dem hast du GV? Ja, naja, seit ich mit dem Dom GV habe, nicht mehr, weil ich nicht mehr mit meinem Freund schlafen kann. Das ist das Problem. Ach so, warum kannst du nicht mit deinem Freund schlafen? Also als ich letztes Mal bei ihm war, bin ich geflüchtet. Also sprich, ich habe vorgegeben, ich habe Magenschmerzen und bin nach Hause gefahren, weil ich nicht es ertragen konnte, den Gedanken mit ihm zu schlafen. Weil mein Freund, das passt vom Sex her einfach nicht. Also das ist ein lieber Kerl, der ist wirklich eine Seele vom Mann. Ich könnte jeder Frau empfehlen, aber ich komme mit ihm sexuell nicht klar. War das denn, bevor du deinen Dom kennengelernt hast, anders? Hast du da ganz gerne mit ihm geschlafen oder auch nur eher widerwillig? Nee, ganz gerne schon, aber es war halt immer klar, dass mir da massiv was fehlt. Deswegen habe ich das ja angefangen. Ja, ja, aber Steffi, die Sache ist doch eigentlich schon klar. Du musst es nur noch aussprechen und die Konsequenzen ziehen. Ja, genau, das ist das Problem. Also es ist halt irgendwie, es ist klar. Mein Dom hat zu mir gesagt, er will mich, er möchte mit mir eine feste Beziehung führen, er will mit mir zusammen sein. Und das ist halt, ich weiß, ich muss das ganz dringend trennen, aber... Ja. Also du hast wahrscheinlich auch Angst vor dem Gespräch und hast Angst, ihn zu verletzen, ihn zu enttäuschen und du hast die Vereinbarung nicht eingehalten, die ihr getroffen habt, aber... Ja, das Problem, was erzähle ich ihm? Also mein Freund hatte vor mir, ich weiß nicht, 10 Jahre lang keine Frau, keine Beziehung, kein Sex. Wie alt ist er? Dann kam ich 32. Ja. 10 Jahre hat er keinen Sex? Ja, und davor wurde er halt massiv enttäuscht, die hat ihn nämlich betrogen. Und jetzt kommst du wieder an. Genau, und jetzt mache ich genau dasselbe. Ja. Und ich kann es ihm nicht erzählen. Wenn ich ihm das erzähle, dann hasst er mich. Und ich kann mir das beruflich auch nicht leisten, dass einer erfährt, dass ich das mache. Und also wenn du, nimm mal an, du abgesehen von deiner beruflichen Geschichte, dass du ihm auch nicht so wehtun möchtest, dann musst du ja nicht erzählen, dass du jetzt dich schon verliebt hast und dass da schon jemand ist. Dann sag doch ganz einfach, dass du einfach so das Gefühl nicht hast für ihn und dass du das gerne beenden möchtest, ohne zu sagen, dass da schon jemand Neues läuft. Ja, das Problem ist ja, ich liebe ihn ja, das ist das Problem. Ja, ich hätte nie gedacht, hätte mir vor 6 Wochen einer gesagt, dass ich 2 Männer gleichzeitig lieben kann. Ich gesagt, Blödsinn, kann ich nicht, ist mir noch nie passiert. Aber die Sache löst sich meistens immer ganz schnell auf, wenn man beiden Männern das gleichzeitig sagt. Dann mein Dumm? Ja gut. Ja voneinander. Okay, aber wenn du es ihm sagen würdest, dann... wäre er wahrscheinlich von sich aus auch weg. Nein, ich glaube letztendlich, du schätzt den wahrscheinlich, du achtest den, das ist ein guter Typ, aber so wie du gerade auch über die Sexualität gesprochen hast, ist das kein Mann für dich, für eine Beziehung. Überhaupt nicht. Du hast immer die anderen Sachen, du wirst immer die anderen Sachen im Kopf haben und dieser Versuch, das vielleicht so parallel laufen zu lassen, ist in dem Fall nun komplett fehlgeschlagen. Ja, absolut. Es sei denn, wenn du jetzt auch noch wenn du jetzt auch einen ganz klaren, ich sag mal, normalen Anteil in dir hättest, dass du auch so diese normale Sexualität sehr genießt und toll findest. Aber das ist ja bei dir nicht so, wie du mir das gerade sagst. Ja, doch, das ist schon. Also, ich mag ja schon Vanilla-Sex, also sprich ganz normalen Sex. Den habe ich auch in meinem Dom. Das ist es ja nicht. Achso, ja, aber da hast du alles. Da hast du beides dann bei dem. Ja, genau, das ist es. Wie nennt man das? Nennt man das? Vanille-Sex? Na ja, Leute, die nicht BDSMler sind Vanillas oder Stinos. Super, was wir alles lernen. Wieso Vanille? Naja, Vanille mag jeder. Ach so. Eis. Ach so, verstehe, verstehe. Ne? Vanillesex. Genau. Finde ich einen guten Begriff, werde ich mir merken. Ja. Finde ich schöner wie Stino. Stino ist nämlich stinknormal. Das finde ich doof. Da find ja, ich oder so Blümchensex ist ja auch ein bisschen langweilig. Aber genau. Vanillesex finde ich gut. Ich werde gleich in meinem Bekanntenkreis mal am Wochenende testen, ob die das kennen. Na, ihr auch, seid ja auch so Vanille-Typen. Mal sehen, was die dann sagen. Ja, das ist, ich finde es einen schönen Begriff einfach. Wenn die das, interessant, wenn die das sofort verstehen, weiß ich, dass die heimliche SMler sind. Ne? Vielleicht weiß nicht, kursiert dieser Begriff. Die Aufklärung durch ist, keine Ahnung. Kursiert dieser Begriff, dieses Vanille, eher in der SM-Szene? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns ja irgendwo von der Jacke. Ja, gut, dann ist das ein guter Trick, was rauszukriegen. Ja, Steffi, also ja. Du musst aber jetzt auch ganz schnell handeln, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich will ihn halt nicht verletzen. Ich habe ihn halt für morgen, will ich mich mit ihm treffen und. Du wirst ihn verletzen. Das, immer wenn man jemanden verlässt, der nicht verlassen werden will, verletzt man. So ist das Leben. Das ist nun mal so. Ja. Aber lieber einmal verletzen, als jetzt das noch irgendwie endlos hinziehen mit Lügerei und dann kriegt das irgendwie anders raus und das ist doch alles schrecklich. Ja, klingt logisch. Du musst handeln, Steffi. Du musst knallhart handeln. Aber nicht knallhart, du musst klar handeln, so, man muss so sagen. Ja. So. Und du bist hier sicher, dass du mit deinem Herr Dom, Dom, dass das auch eine Herzensangelegenheit ist und nicht nur ein Spiel. Ja, doch. Also das ist eindeutig. Also es ist schon, ich habe ja auch schon vorher gespielt, das ist schon was anderes. Wie alt ist der? Heftigst ineinander verliebt. Wie alt ist der? 37. Stehst du denn eher so ein bisschen auf ältere Typen? Ja. Ja. Liegt das in der Sache begründet oder? Nö, das liegt einfach in Typen begründet. Ja, weil die vielleicht. Weil die vielleicht auch ein bisschen erfahren das schon sind und dich dann. Nö, mein Freund ist ja auch nicht wirklich erfahren. Das hat damit nichts zu tun. Stimmt, hast du recht. So eine intellektuelle Sache. Hast du recht. Jetzt noch eine Frage, ehe ich dich verabschiede, eine Frage noch. Hm? Da haben wir nämlich jetzt vor ein paar Tagen hier noch in der Redaktion gesprochen. Diese Stammtische für SMler, das finde ich sehr kurios. Ihr geht in ganz normale Kneipen? Ja, auch, aber im Allgemeinen sind das mehr so Kneipen, die etwas toleranter eingestellt sind. Okay, und also da sitzen dann, wie viele Leute sitzen da? 10 Leute vielleicht beieinander? Nö. Ich weiß gar nicht, wie viel sagen. Also sagen wir mal zu schlechten Zeiten, so 20, 30, zu guten Zeiten. Neulich waren wir bestimmt 80. Alles ist ja verrückt. Und dann wird dann nur über Sex geredet oder auch nein, über. Nein. Das ist einfach nur, klar reden wir über BDSM. Natürlich wird auch mal einer ausgepeitscht oder. Wie? In der Kneipe? Oder so. Na, es ist halt geschlossene Gesellschaft. Ach so. Also neulich hat sie auch eine Vanilla zu uns verirrt, ich sie rausgekriegt hat. Was da denn los ist, hat sie ein paar Stunden für gebraucht. Das ist einfach nette Menschen, die unterhalten sich, die laufen alle ein bisschen schick rum, sind, mein Gott, wir hätten schon das Thema Baurecht gehabt, haben wir neulich durchdiskutiert. Das ist einfach, was gerade zur Sprache kommt. Aber ich könnte nicht mich mit euch hier in einem schönen kölschen Brauhaus treffen und da einen Stammtisch gründen. Das ging nicht, wenn ich das denn würde wollen. Aber das ging nicht. Doch, glaube ich schon. Genau. Das kölsche Brauhaus in Köln macht man das mit, da ist man willkommen. Da sind alle Jecken, jeder Jeck ist anders, sagen wir hier. Also es gibt, glaube ich, in jeder größeren Stadt einen Stammtisch. Also sogar nicht so ganz so große Städten. Okay, die Frage ist für mich im Antwort, es wird nicht nur über Sex gesprochen, sondern auch über alle möglichen anderen Sachen. Über alles Mögliche. Natürlich diskutieren wir auch über welche Gerte ist jetzt die schönste oder keine Natürlich, Ahnung. Ja. Oder wie ärgere ich so wie heute oder so, aber im Großen und Ganzen, also da kommt es auch mal vor, dass du irgendwie so wie am Boden kniet oder so peilt und irgendwie da sein und ihr Getränk zu sich, das passiert natürlich schon mal, aber es ist dann auch eher selten. Also ja. Es gibt Stammtische, da wird massiv viel gespielt, bei uns ist das mehr Gequatsche. Interessant. Also sicher eine interessante Sache und interessante Szene. So, wir haben uns unterhalten über dein Hauptanliegen und du musst handeln. Ja, okay. Steffi, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und ich begrüße herzlich Felix. Felix ist 19. Hallo Felix. Hallo Domian. Hallo Felix. Das passiert mir manchmal auch, wenn ich irgendwo jemanden anrufe und sage, hallo Domian. Und, ja, vor allem, wenn man dann so das erste Mal irgendwie so über das Fernsehtelefon. Absolut. Und sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnt. Wie lange wartest du jetzt schon in der Leitung ungefähr? Ich habe ja gestern eine halbe Stunde gewartet. Ach, du hast gestern auch schon. Ist mein Akku leer gegangen und deswegen habe ich es heute nochmal probiert. Also heute haben mich deine Leute angerufen. Und dann hat das direkt geklappt. Eine ganze Weile schon. Dann warte ich jetzt auch noch, so eine halbe Stunde warte ich auch. Und du hörst dann die Sendung auf dem am Telefon mit, ne? Genau. Ich da kann man sich dann erstmal so ein bisschen relaxen, weil man denkt sich ja auch so, hey, rufe ich im Fernsehen an. Ja, ja, ja. Ich habe neulich ein Radio-Interview gegeben und war dann in der gleichen Rolle wie du. Da saß ich zu Hause und da lief die Musik und ich musste warten. Weißt du, dass ich ja richtig aufgeregt war? Ja. Ich dachte, wenn jetzt gleich die Musik zu Ende ist und der Moderator spricht dich an und dann... Ja, weil es eine komische Situation ist. Man sitzt da zu Hause entspannt und weiß hier so in einer, weiß ich wie viel, Tausende und Tausende von Menschen zu. Ja, ich sitze hier eigentlich auch relativ entspannt. Und so soll es auch bleiben. Man ist trotzdem irgendwo aufgeregt, ne? Ich sag dir, das ist gleich vergessen, wenn wir über das Thema sprechen. Okay, gut. Erzähl, um was geht's? Also es geht um, ja, eigentlich geht's um meine Mutter. Und zwar ist mein Vater vor, ja, lass mich mal recht, so knapp 2,5 Monaten, also Mitte Januar, verstorben. Der hatte Lungenkrebs und lag halt im Krankenhaus für ein Jahr. Also da hat sich halt der Krebs gebildet und dann halt die Metastasen noch in den Nieren. Ist dein Vater aber sehr jung verstorben, oder? Vater, ja, mit 46. Puh. Also das ist also echt übel. Naja, und ich bin halt, also ich bin jetzt in der 13, mache jetzt Abi und bin halt, also ich habe halt viel Stress, ne? Also viel Lernen, habe jetzt meine Vorabitursklausuren hinter mir. Ja. Und ja, das ist einfach, ich probiere das irgendwie zu verarbeiten, das Ganze. Also irgendwie stürze ich mich halt in die Arbeit rein, weißt du? Mhm. Das ist irgendwie die einzige Ablenkung für mich. Ich gehe jetzt auch nicht mehr irgendwie weg oder so, sondern ich lerne nur. Aber das funktioniert zumindest. Das funktioniert. Das ist ja schon mal gut. Bei meiner Mutter ist das anders. Die hat sich wirklich komplett von der Außenwelt abgeschottet, hat ihre Freunde aufgegeben, hat sogar vor einem Monat ihre Arbeitsstelle gekündigt. Die war Sekretärin in einem bei uns in einem größeren Betrieb, also einem relativ großen Betrieb. Und sie hat die Stellung gekündigt, weil sie nicht mehr klargekommen ist. Seelisch das nicht geschafft hat. Ja. Genau. Und dadurch natürlich ist jetzt natürlich das Einkommen meines Vaters auf jeden Fall weggefallen. Das von meiner Mutter und wie ich deinem Kollegen schon sagte, wir wohnen in einem relativ großen Haus, das muss ja alles finanziert werden. Da hängen noch Schulden drauf auf dem Haus? Da hängen noch Schulden drauf, genau. Ja, und das Ding ist einfach, dass sie sich nur noch nur noch zu Hause sitzt und wirklich nur noch nichts macht. Also ich kann nicht mit ihr darüber reden, sie redet nicht mit mir, sie redet mit niemandem. Und manchmal weint sie einfach nur, da sitzt sie und weint. Ja. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzige Kind, Sie redet nicht mit dir. Sie redet auch wirklich mit sonst niemandem. Sie hat keine beste Freundin oder Verwandte. Also hatte sie. Oder was heißt hatte sie? Sie hat einfach dann den Kontakt abgebrochen. Hm. Ich glaube nicht, dass ihre Freundin jetzt da jetzt sagen würde, nein. Hm. Sie haben ja probiert, ihr zu helfen. Gibt's noch Oma und Opa? Nein, schon gestorben. Hm. Also alle. Also bei mir sind es irgendwie Opa und Oma beide um die 80 gestorben, also... Ja. Naja. Jetzt sitzt du da auch mit deiner Mutter in diesem großen, vermutlich großen Haus? Ja. Ja, meine Mutter schläft schon. Du hast deine Schulgeschichten da vor dir. Genau. Also hast selbst die große Trauer in deinem Herzen, dass du deinen Vater verloren hast? Genau. Aber ich kann es irgendwie besser verarbeiten als meine Mutter. Ja. Und hast aber jetzt auch noch die Verantwortung für deine Mutter irgendwie, weil du merkst, dass sie völlig abgleitet. Genau. Mhm. Das ist eine schwierige Situation für dich. Also für einen 19-jährigen jungen Mann ist das schon... Vor allem ist es auch schwierig, gerade in meinem Alter mit Freunden darüber zu reden. Ja, hast du denn überhaupt jemanden, mit dem du reden kannst? Ja, ich habe einen ziemlich guten Kumpel, mit dem ich drüber reden kann. Aber... Also für mich, das hilft mir einfach. Und das hilft mir auch, dass ich einfach mit der Situation klarkomme, dass meine Mutter, dass ich meiner Mutter irgendwie nicht helfen kann oder dass sie sich nicht helfen lässt. Mhm. Das ist genau das Problem. Ich glaube, dass du direkt da gar nicht helfen kannst. Das Schwierige ist, wenn sie auch keine Hilfe annimmt. Also selbst wenn du ihr jetzt irgendwelche Vorschläge machen würdest, mach doch dieses und jenes und geh dahin. Und wenn sie sich komplett einigelt, ist das sehr, sehr schwer, sie zu erreichen. Ja. Sag mal, gibt es denn überhaupt niemanden, irgendeine Autoritätsperson, weiß ich jetzt vielleicht in der Verwandtschaft jemand oder ein Pastor oder irgendjemand, den sie sehr respektiert? Also so kirchlicherseits oder religiöserseits sowieso nicht. Mhm. Also wir sind Atheisten. Ja, ich frage ja nur, hätte ja sein können, irgendwie so. Nee, leider nicht. Also halt ihre Freundinnen, aber die haben es ja wirklich probiert, ne? Mhm. Und das ist ja auch logisch, wir haben es alle probiert und wir mussten ja auch alle damit erstmal selber klarkommen, ne? Klar. Da ist man am Anfang wirklich, ist da erstmal jeder auch so ein bisschen auf sich gestellt, ne? Absolut, ja. Ja. Und dann, soweit wir irgendwie dann einigermaßen klargekommen sind und auch erstmal, man fängt dann auch erstmal an, man muss ja erstmal irgendwie die Person irgendwie das, was sie erledigt hat und so, das muss man ja erstmal ausgleichen, bevor man überhaupt richtig anfangen kann zu trauern. Hast du einen Überblick über die finanzielle Situation? Weißt du genau Bescheid? Genau weiß ich nicht Bescheid. Das heißt, du weißt nicht, wie viel Schulden auf dem Haus liegen? Du weißt nicht, ob... Das Haus ist jetzt... Ich glaube, ich überlege, wie viel Quadratmeter... Das ist alles relativ neu. Wir haben das jetzt 5 Jahre, also noch nicht sehr lange, ne? Mhm. So, wenn deine Eltern nicht eine riesen Eigenkapitalsumme gehabt haben, wird da wahrscheinlich noch eine ganze Menge Schulden drauf liegen. Richtig. Das heißt, sie verdient jetzt nichts. Der Verdienst des Vaters, wie du gerade gesagt hast, fällt weg. Ja. Da rennt sie geradezu in das finanzielle Desaster rein, wenn sie nicht irgendwas unternimmt jetzt. Genau. Abgesehen von ihrer ganzen seelischen Situation. Eben. Also wenn das Allerbeste ist natürlich, wenn jemand so in einem Trauma, das ist ja ein Trauma, wenn man einen Menschen verloren hat, in einem Schock steht, dass er sich draußen, von außen, irgendwo, irgendwie Hilfe sucht. Sei es in einer Trauergruppe, sei es bei einem Therapeuten, sei es bei Gleichgesinnten. Da klopft es. Was ist das? Warte mal. Was ist das? Ja? Wer ist da? Hallo? Ich bin die Mutter von Felix. Ja, das gehen wir jetzt mal raus. Da gehen wir mal raus und werden uns gleich nochmal drum kümmern, im Hintergrund. Da könnt ihr euch drauf verlassen, das machen wir gleich. So, dann bin ich jetzt verbunden mit René. René ist 17. Hallo René. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, einen wunderschönen. René, um was geht's bei dir? Ja, also folgendes. Es geht darum, also ich habe einen guten Freund und wir sind halt beide bisexuell, also wir sind nicht zusammen oder so, sondern halt einfach nur bi und hatten halt auch schon ein bisschen was miteinander. Mhm. Und jetzt haben wir letzte Woche in einem Online-Chat uns halt mal so ein bisschen rumgetrieben und da haben wir einen 31-jährigen Mann kennengelernt und sind halt mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, er würde sich gerne mit uns treffen und dann halt auch mit uns, ne, zur Sache gehen. Ja. Sobald wir uns halt trauen würden und wir würden dafür halt auch Geld kriegen. Ach so, Geld sogar? Ja. Und wie alt ist denn dein Freund? Also der ist jetzt fast 17. Also 16? Ja, noch. Wird jetzt in der 17. Ja, okay. So, der Mann hat euch Geld angeboten? Ja. Wie viel? Es waren 60 Euro pro Person, also insgesamt 120. Und was sollt ihr dafür machen? Er hat gesagt, sobald wir gehen würden, also das würde wahrscheinlich dann so laufen, dass wir, also ich sag mal so richtig, Analsex hatten wir halt noch nicht und das steht für uns auch außer Frage. Ja. Und von daher dann halt, denke ich, so vielleicht mit den Händen eventuell oder halt... Okay, also man würde sich dann irgendwie vortasten, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Du hast mit dem, oder ihr habt mit dem nur gechattet bisher, nicht telefoniert? Nee, das wollten wir eigentlich machen, nur jetzt die letzten Tage war der leider nicht online. Mhm. Und deswegen konnten wir dann halt mit dem auch nicht irgendwie Telefonnummern austauschen oder so. Mhm. Seid ihr noch zögerlich, das zu machen, oder seid ihr schon entschlossen? Ja, also wir sind uns da beide total unsicher, weil erstens halt so die moralische Frage, soll ich mich wirklich, es ist ja quasi wirklich verkaufen, soll ich mich wirklich verkaufen und andererseits natürlich auch so die Frage nach der Sicherheit, wie, inwiefern kann ich den Menschen trauen? Ja. Und ist das nicht vielleicht einfach irgendwie nur, keine Ahnung, was weiß ich, wenn wir Glück haben, Fake oder wenn es also am schlimmsten ist, irgendwie so ein, ich sag mal, Perverser oder sowas, der dann mit uns da was weiß ich was macht. Also ich finde, René, dass ihr dass ihr da schon sehr richtig überlegt habt. Du hast beide richtigen Punkte angesprochen. Erstmal die moralische Frage, klar, das ist eine Form von Prostitution. Sex für Geld, Geld für Sex. Es ist ein sich verkaufen. Mhm. Und das zweite ist natürlich auch ein hochgewichtiges Argument, was du da anbringst, Thema Sicherheit. Ihr wisst überhaupt nicht, was das ist, was das für ein Typ ist und was der macht und wo der euch hinlockt und wie der drauf ist und was der mit euch macht und was der euch in die Cola kippt oder ich weiß es nicht, tausend Sachen gehen mir da durch den Kopf. Ja, ja, also er hat auch schon gesagt, er fühlt dann halt auch zu uns hinfahren, also er ist so gut zu 150 Kilometer von uns entfernt. Mhm. Und er hat auch gesagt, er wird dann halt auch auf jeden Fall zu uns kommen, dass wir dann nicht irgendwie da hinfahren oder so. Ja. Also von daher, es hört sich schon ein bisschen vertrauensvoller an, sag ich mal. Und er hat auch gesagt, wenn er, wenn es uns Spaß machen würde, könnten wir das auch gerne wiederholen. Mhm. Also ich würde dringend abraten, René. Allein auch schon wegen des Gefühls, ist das für dich ein schönes Gefühl, dich zu verkaufen, sexmäßig? Eigentlich nicht, nee. Nee, finde ich auch. Und du bist ein junger Kerl, du hast einen Freund und wenn ihr Bock auf Jungs habt, kriegt ihr das auf anderen Wege überall, wenn ihr es haben wollt. Ja, das stimmt. Und dann ist alles auf gleichem Niveau und da braucht ihr keinen Schiss zu haben. Dieses ist ein komisches Ding, also dann ist dein Freund dann noch 16 erst. Ich würde es nicht machen. Ich würde es definitiv nicht machen. Ich würde auch nicht darüber nachdenken mehr. Mach's nicht, mach's nicht. Das ist die Sache nicht wert. Weißt du? Ja. Was meint denn dein Freund? Ist der auch so eher ein bisschen bedenklich, so wie du? Oder sagt der eher... Ja, der ist auch sehr bedenklich. Ja. Ist der gerade zufällig bei dir? Nee, leider nicht. Nee. Ich bin vor einer Stunde von ihm weggefahren. Ach so. Nee, also, weißt du, ich glaube, es ist immer ein ganz guter Lebensgrundsatz, wenn man so, wenn man schon so irgendwie so ein schlechtes Gefühl im Bauch hat, bei irgendeiner Sache soll man es nicht machen. Ist so mein, habe ich so gelernt im Laufe der Zeit. Irgendwie sagt einem das Unterbewusstsein schon meistens den richtigen Rat, dass man es dann in dem Fall sein lassen soll. Mhm. Ist meine klare Aussage, René. Mach's nicht. Mach's nicht. Ja, so. Ich weiß im Moment echt noch nicht, was ich dazu mache. Vor allem, ich meine, ja, ich sag mal so, also das Geld, das könnte ich schon gut gebrauchen. Ja, aber das darf nicht das Argument sein. Wenn du damit anfängst, kannst du aber auch ganz übel in einen Strudel reingeraten. Dann beim nächsten Mal 100 und dann kennt der noch wieder jemanden und schon hängst du irgendwie als Stricher irgendwo rum und verdienst ja deine Kohle so. Ja, das stimmt auch. Nee, das ist so verlockend, dass man dann erstmal denkt, ja, cool, 60 Euro für ein bisschen Fummeln und so. Nee, lass es sein. Das Geld darf da kein ausschlaggebender Punkt sein, wirklich nicht. Abgesehen nochmal Gefahr. So, bestell deinem Freund schöne Grüße, ist mein klares Statement und ich hoffe, dass ihr es nicht macht. Ja, also wir denken nochmal drüber nach, aber ich denke nicht. Sehr gut. René, alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Und wir sind verbunden mit Karin. Karin ist 60. Hallo Karin. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Hallo Karin, was ist dein Thema? Und zwar geht es darum, ich lebe in einer Beziehung seit fast 9 Jahren, wo ich gedemütigt wäre. Seit fast 9 Jahren? Ja. Also gedemütigt mit Worten und so, ne? Wie demütigt dich dein... Seid ihr verheiratet, oder? Nein, wir sind nicht verheiratet. Wir haben eine Lebensgemeinschaft. Ihr wohnt dann auch zusammen in einer Wohnung? Wir wohnen in einer Wohnung, mhm. Ja, genau. Wie? Und, bitte? Entschuldige, wie demütigt er dich? Also, dass ich mich beschimpft mit Ausdrücken und, naja, also wenn mir praktisch kein gutes Wort ist. Sag mir mal, ich will es einfach nur verstehen, sag mir mal so ein, zwei von den Ausdrücken, die er zu dir sagt. Schlampe. Zum Beispiel, naja, mir fällt der Grund nicht alles ein, verschreckt. Ich bin jetzt ein bisschen abgeregt. Okay, also aber schlimme, dich verletzende Sachen. Bitte? Das sind schlimme und dich verletzende Sachen. Das sind für mich ja schlimme, verletzende Sachen, was mir immer wieder wehtut und was er auch weiß. Schlägt er dich auch? Na, ich sag mal, ist vor 3 Wochen mal eine Ohrfeige gekommen. Wie oft hat er dich in diesen 9 Jahren geschlagen? Nee, noch nie sonst. Ah ja. Nein, sonst noch nie. Wenn er so abfällig sich dir gegenüber äußert, ist er dann besoffen? Nein, ist er nicht. Er trinkt nicht. Und um was geht's dann? Einfach eine Laune raus oder es passt irgendwas an mir, ne, oder hat irgendwie einen Misserfolg, gehabt. Mhm. Dann kriegt er wie Launen und dann wird er aus. Dann fängt er mich an zu flohen, lässt er mir aus und beschimpft mich dann. Und das geht also dann stundenlang. Dann werden Vorhaltungen gemacht, was so die Jahre abgelaufen ist, was er für mich schon getan hätte und so weiter und so fort. Und das ist praktisch ihn nur ausgenutzt hätte und ja, obwohl ich meinen Teil auch dazu beigetragen habe. Bist du auch? Jahr, nee. Bist du zurzeit auch berufstätig? Nein, bin ich nicht. Ich bin verwitwet eigentlich. Ah ja. Ist das so im Laufe der letzten Jahre schlimmer geworden? Ich würde mal sagen, es ist wieder schlimmer geworden. Es war mal etwas besser, aber nun ist es wieder schlimmer geworden. Und ich bin auch schon in Behandlung eigentlich deswegen. Schon seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren schon? Ja, seit 2 Jahren. Und ich fühle mich eigentlich normalerweise immer, dass ich noch mehr krank geworden bin, also dass es langsam auf meinen Körper schon geht. Dass ich habe hohen Blutdruck. Mhm. Also ich wecke auf, früh mit Herzklopfen schon. Also kaum, dass ich die Augen aufgemacht habe. Verstehe. Und, ne? Bist du bei einem Arzt in Behandlung oder bei einem Psychotherapeuten? Nein, ich bin bei einem Arzt in Behandlung. Ach so, wegen der Herzgeschichten und dem Bluthochdruck? Nee, also Neurologen, jetzt wo ich Medikamente eigentlich auch nehme. Also ist der Neurologe auch ein Psychiater? Nein, ist er nicht. Nee. Nee, also nicht. Erzählst du dem denn auch so ein bisschen, wie schwer du es zu Hause hast? Ja, habe ich auch schon gesagt, aber naja. Da geht ja nicht weiter auf ein, weil das ist auch gar nicht sein Metier als Neurologe. Nee, das wird nicht so richtig sein Metier, genau. Verstehe ich. Dann werden eben Tabletten verschrieben und naja, zunächst. Karin, ich sag dir jetzt gleich mal ganz spontan, da sind Tabletten nicht die Lösung. Nee, die sind wirklich nicht die Lösung. Mhm. Die begleitend kann man das vielleicht mal eine Weile machen, aber das ist nicht die Lösung. Mhm. Warum bist du bei diesem Mann noch? Ja, weil ich immer gehofft habe, dass es doch mal anders wird, dass er mich doch gerne hat. Und ja, aber nach 9... Ich habe versucht immer wieder, dass er da irgendwas mal lernt, anders umzugehen mit den Menschen, egal wer es ist jetzt immer. Ne? Okay, das waren Hoffnungen, die sind aber nun alle verbrannt und die sind Asche. Und nur mittlerweile sind es eigentlich auch ein bisschen finanzielle Probleme. Inwiefern? Ja, in dem Moment, also jetzt gerade mit Wohnung verhalten und so weiter. Also wenn du könntest du alleine auf eigenen Beinen stehen finanziell? Na, es würde sehr schwer werden. So. Sehr schwer heißt, aber es ginge. Es ginge. So. Ja. Das ist das Wort, Karin, das ist das Wort, es ginge. Schwer hast du schon genug jetzt. Und du hast es unfassbar schwer, wie du es mir schilderst. Ja, das ist so schlimm. Also so schlimm kann es gar nicht sein, wenn du finanziell etwas vielleicht erstmal wackelig dastehst. Wahrscheinlich ist es für dich eine große Erleichterung, auch wenn es materiell erstmal Probleme gibt. Ja. Die Lösung sind nicht Tabletten, die Lösung ist eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen. Du bist eine Frau von 60 Jahren. Du willst ja nicht den Rest deines Lebens in so einem Gefängnis und in so einer Hölle leben. Ich habe eben meine Kraft, die ist mittlerweile nicht mehr so da. Also ja. Physisch wie physisch, ne? Mhm. Aber umso mehr ist das höchste Eisenbahn, dass du jetzt was unternimmst, wo du noch etwas Kraft hast für den großen Schritt. Vielleicht, wenn wir in einem Jahr reden miteinander oder noch länger, dann sagst du, ich kann überhaupt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist eigentlich fast schon so weit. Glaube ich nicht. Muss ich sagen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, sonst hättest du mich gar nicht angerufen. Ja. Da ist schon noch Hoffnung und irgendwie eine Sehnsucht in dir, dass du da rauskommst und auch nochmal ein schönes Leben führst, ein angstfreies Leben führst. Ja, die Angst, das ist ja auch die Angst, die immer im Nacken ist. Genau, genau. Das ist, genau so ist es. Du brauchst, was ich finde, ist, du brauchst jemanden, der dir ein bisschen zur Seite steht und dich auch berät. Ja. Entschuldige, da werden wir dich gleich auch nochmal zurückrufen und dir nochmal ein paar Anlaufstellen oder Beratung, mal gucken, was wir da finden, die an die Hand geben. Ja. Und dann musst du mit diesen Personen, die dich beraten, einfach einen Plan machen, wie das gehen könnte. Ja. Sowohl. Ist blöd, er ist da. Und ich weiß nicht, aber wenn er dann klingeln wird oder so, dann rauskommt, ne? Ich meine, er ist jetzt schon schlafen gegangen. Aha, wir dürfen dich nicht nochmal anrufen, heißt das oder? Das ist genau. Aber das ist kompliziert jetzt. Wie machen wir das? Hast du eine Mailadresse? Nee, habe ich nicht. Leider nicht. Dann habe ich jetzt im Moment... Also wir dürfen dich auf keinen Fall nochmal anrufen jetzt. Ist eher nicht. Okay, ja. Karin, letztendlich ist mein Hinweis aber auch, dass du musst da raus. Und wenn du nicht alleine weiter weißt, wende dich mal an Frauen, Notruftelefone, Frauenberatung und so etwas findet man überall in Telefonbüchern. Ja. Ja? Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, alles Liebe. Ich muss Schluss machen. Ja, tschüss. Klar, alles Gute. In der Technik, Henrik Hage und Volker Tarke. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.